Good morning, our dear friends all over the world. Guten Morgen, unsere lieben Freunde auf der ganzen Welt. Look at this, we've already gone through 1 Corinthians 12. Seht mal, wir sind schon durch mit 1. Korinther 12. 1 Corinthians 13. Und 1. Korinther 13. And now we're already into 1 Corinthians 14. Und jetzt kommen wir zu 1. Korinther 14. I think after this chapter we have to stop. Ich denke, nach diesem Kapitel müssen wir aufhören. And then let's see if Daniel wants to choose something else. Und dann schauen wir, ob Daniel etwas anderes aussuchen will. But we still have 39 verses to go. Aber wir haben noch 39 Verse vor uns. So, here he says, it is good that you are enthusiastic and passionate about spiritual gifts. Hier heißt es, es ist gut, dass ihr begeistert und leidenschaftlich für die Geistesgaben seid. Especially prophecy. Besonders für das Prophetische. Very interesting how the Passion puts it, because the New King James doesn't put it like that. Es ist sehr interessant, wie die Passion-Übersetzung es ausdrückt, denn andere Übersetzungen formulieren es nicht so. You know, the Passion actually, it doesn't say it's good that you are. The Passion actually says you need to be. Die Passion sagt, es ist gut, dass ihr seid. Andere Übersetzungen sagen, ihr sollt sein. But, you know, I can understand maybe why they put it like this. Aber weißt du, ich kann schon verstehen, warum es hier so ausgedrückt wird. Because the whole context shows that they actually were enthusiastic and passionate. Denn der ganze Kontext zeigt, dass sie wirklich begeistert und leidenschaftlich waren. And you will see this in chapter 12 and you will continue to see it now in this chapter. Das siehst du in Kapitel 12 und auch in diesem Kapitel. So look, if Paul says it is good that you are enthusiastic and passionate about spiritual gifts, especially prophecy. Schau, wenn Paulus sagt, es ist gut, dass ihr begeistert und leidenschaftlich für die Geistesgaben seid, besonders für das Prophetische. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means if it's good to be passionate about it, that means if you're not passionate about it, that's not good. Wenn es gut ist, leidenschaftlich dafür zu sein, bedeutet es, nicht leidenschaftlich zu sein, ist nicht gut. So I have a question. Also habe ich eine Frage. Are you passionate about spiritual gifts and especially prophecy? Hast du eine Leidenschaft für die Geistesgaben und besonders für das Prophetische? And Paul is not saying here, you should be passionate to get prophesied too. Und Paulus sagt hier nicht, du sollst für dich selbst leidenschaftlich gern prophetische Worte bekommen wollen. But that you should be passionate to actually be used in the gift of prophecy. Sondern, dass du leidenschaftlich sein sollst, in der Gabe der Prophetie gebraucht zu werden. You know, it is such a sad thing. Weißt du, es ist traurig, that in general, most people who prophesy are people who are passionate about being used in this gift. Dass im Allgemeinen die Leute, die prophezeien, diejenigen sind, die leidenschaftlich gern in dieser Gabe gebraucht werden. I've met so many people because I've literally trained thousands in the prophetic. Ich traf so viele Menschen, weil ich buchstäblich Tausende im Prophetischen geschult habe. Many thousands in many different nations of the world. Viele Tausend in vielen Ländern der Welt. And I think what's very sad is this. Und ich denke, das Traurige ist, that there are very few people flowing in the prophetic who are not passionate about it. Dass es nicht viele gibt, die im Prophetischen fließen und es nicht leidenschaftlich gern tun. On the other hand, there are very few people who are passionate about it who are not flowing in it. Auf der anderen Seite gibt es sehr wenige, die eine Leidenschaft dafür haben, aber nicht darin fließen. We see this in our school of the prophetic and supernatural. Wir sehen das an unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. That basically even people who have never been used in the prophetic, selbst Menschen, die nie im Prophetischen gebraucht wurden, that in the very first class already, they are really starting to flow in the prophetic. Fangen direkt in der ersten Unterrichtsstunde an, im Prophetischen zu fließen. So remember, also denk daran. If you're passionate, it's good. If you're not passionate, it's not a good thing. Wenn du leidenschaftlich bist, ist das gut. Wenn du nicht leidenschaftlich bist, ist das nicht gut. And then it continues to tell us, when someone speaks in tongues, no one understands a word he says. Dann heißt es weiter, wenn jemand in Zungen spricht, versteht niemand ein Wort von dem, was er sagt. Because he's not speaking to people, but to God. Denn er redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. He speaking mysteries, intimate mysteries in the spirit. Er spricht im Geist vertrauliche Geheimnisse aus. So the Bible is telling us that speaking in tongues is not a message to people. Die Bibel sagt uns also, dass Sprachenrede keine Botschaft für Menschen ist. Now this sounds confusing, doesn't it? Das klingt verwirrend, nicht wahr? Because if you have ever been to any meeting where the gift of tongue is used, wenn du jemals bei einem Treffen warst, wo die Gabe der Zungenrede gebraucht wurde, and then the gift of interpretation, und dann die Gabe der Auslegung, it's always a message to people. War das immer eine Botschaft an Menschen? Think about it. Denk darüber nach. Have you been to any meeting? I have many times. Warst du bei solchen Treffen? Ich schon oft. Somebody speaks in tongues and then the person comes and interprets and it's always a message to the church. Jemand spricht in Sprachen und ein anderer legt es aus und immer ist es eine Botschaft für die Gemeinde. How come that Paul says here that when you speak in tongues, you're not speaking to man, you're actually speaking to God? Wie kann es sein, dass Paulus uns hier sagt, dass wir nicht zu Menschen sprechen, wenn wir in Sprachen reden, sondern zu Gott? You see, there are many different Bible teachers who say many different things. Es gibt viele verschiedene Bibellehrer, die viele verschiedene Sachen sagen. But I will tell you what I believe. Aber ich sage dir, was ich glaube. Remember. Denk daran. My revelation is partial. Meine Offenbarung ist unvollständig. I do not have all the truth. Ich habe nicht die ganze Wahrheit. But I believe from the whole context of chapter 12 and 14. Doch ich glaube vom ganzen Zusammenhang des Kapitels 12 und Kapitels 14. Because I can see clearly that there is different types of tongues. Kann ich klar erkennen, dass es verschiedene Arten der Sprachenrede gibt. Paul even says there are different types of tongues. Paulus sagt sogar, dass es verschiedene Arten von Sprachen gibt. I believe one of them is the tongue that you receive when you are baptized in the Holy Spirit. Ich glaube, eine davon ist die Sprache, die du empfängst, wenn du im Heiligen Geist getauft wirst. From that time on, you are able to speak in tongues anytime you want to. Von da an bist du in der Lage, in Sprachen zu reden, wann immer du willst. It's not the gift of the Spirit that he releases whenever he wants to for whatever purpose. Das ist nicht die Gabe des Geistes, die er freisetzt, wann er will und für welchen Zweck er will. Remember, there are different tongues. Denk daran, es gibt verschiedene Sprachen. So let's look the first time that ever happened that people were baptized in the Holy Spirit. Schau, was passierte, als zum ersten Mal Menschen im Heiligen Geist getauft wurden. Chapter 2. In Apostelgeschichte 2. Do you remember what happened? Erinnerst du dich, was passierte? The people thought they were all drunk. Die Leute dachten, sie seien alle betrunken. They were all speaking in different tongues. Sie sprachen alle in verschiedenen Sprachen. Who were they speaking to? Zu wem sprachen sie? They were not speaking to men. Sie redeten nicht zu Menschen. The Bible says they were all praising in God in all these different tongues. Die Bibel sagt, dass sie alle Gott priesen in den verschiedenen Sprachen. You will find later on in the book of Acts 2 when they were filled with the Holy Spirit in Ephesus. Du findest das auch später in der Apostelgeschichte, als sie in Ephesus im Heiligen Geist getauft wurden. The Bible says they spoke in tongues and the prophets said they were praising God. Die Bibel sagt, dass sie in Sprachen redeten, weissagten und Gott priesen. So I believe that the speaking in tongues that everybody receives when he's baptized in the Holy Spirit, that is speaking towards God. Ich glaube also, dass die Sprachenrede, die jeder empfängt, wenn er im Geist getauft wird, ein Reden zu Gott ist. We speak this intimate mystery, praising the greatness of our God. Wir sprechen die vertraulichen Geheimnisse und preisen die Größe unseres Gottes. But actually, he's making a much more important point. Doch tatsächlich macht er eine viel wichtigere Aussage. That we will talk about tomorrow. Darüber reden wir dann morgen.